fühlt sich an, als wäre ich ewig weg gewesen. Dabei war es nur eine Woche. Und schon sind wir im neuen Jahr. Herzlich willkommen zur ersten Sendung FM4 Unlimited 2026. Ich freue mich total über alles, was hier kommt. Viele gute Musiken, neue Releases, spannende Gäste. Und der erste Tune kommt von OK Plus und ML. Genau, und macht so richtig gute Neubeginn, Neuanfangsstimmung. Und sagt irgendwie auch dasselbe wie letztes Jahr. Get on up, dance. Das machen wir mit den besten Wünschen für dieses Jahr von DJ Beware und mir Functionist. Happy erste Sendung. DJ Functionist. Dance. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Ah. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Ah. Don't nobody else make me feel like. Oscar mit Co. ist das. Oscar mit K, Oscar mit K, ich sag mit Co. Hab mal kurz ge-YouTubed nach dem norwegischen Alphabet. Here we go. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K. Ist wie ich dachte, Oscar mit K. Bei dem steht gerade überall dabei, up and coming norwegischer Producer. Ist er und er ist schon längst da, aber wahrscheinlich geht immer mehr. Dieser Tune jedenfalls, best geeignet auch für Freitagabend auf FM4. Make me feel. Und wir bleiben gleich in Norwegen. Coming up jetzt gleich off Norway und Central, this feeling. So much feeling, yeah.

Eine halbe Stunde von FM4 Unlimited durchgemischt. Checkt uns online, wenn ihr irgendwo mal gute Musik braucht. 30 Tage lang findet ihr unsere Sendung bei OF Sound oder fm4.at/unlimited oder Dance. Mein Name ist DJ Functionist. Ich lege gleich noch mehr auf. Das übrigens war Escaflowne mit The Power. Komm, wir gehen auf das FM4 Geburtstagsfest. Am 24. Jänner in der Otterkringer Brauerei. Mit Voodoo Jürgens. Steiner und Madleiner. Ende. Haiti. Du willst wissen, wo Haiti gerade herkommt? Sonnenbrille auf, 3 Tage Milliardärslong. Cordoba 78. Die FM4 Stand-Up-Bühne. Und sehr viele DJs. Happy Birthday! Wir feiern das FM4 Geburtstagsfest. Jetzt die letzten Tickets sichern. Alle Infos und das gesamte Line-Up findest du online bei uns. At Radio FM4.